Kiffersprossenkampf. We'll be right back. Was hat dem Mädchen nicht angetan? Was hat uns verraten? Einfach alles. Das ist, als zeigt er mir ein Negativ, damit ich das positiv sehen kann.